tenorstimme. Out of the heart that is happy. Mit Regenhintergrundgeräusche. Ich bin oben im Haus. Die Frauenstimmen singen erst. Out of the heart, out of the heart, out of the heart. Eins, zwei. That is happy. Springs a fountain that pours water from above. Und dann kommt die Tenorstimme. Water from above. Und dann noch einige Takte. And in time brings flowers and fruit.